immer noch nach Hause und bist dabei ganz, ganz leise, weil sie schläft in der Nacht. Was sagst du, wenn sie mal wach wird, dich mit verliebten Augen anblickt, weil sie dir noch vertraut? Du gingst damals oft schon deinen eigenen Weg, hast auch mich verletzt, doch heut tut's nicht mehr weh. Lügst du immer noch oder hast du daraus gelernt? Von der Wahrheit warst du meilenweit entfernt. Sowas hat sie nicht verdient, weil sie dich ganz anders sieht. Belüg sie nicht, weil sie dich noch liebt. Sag mir, dass du für sie da bist und sie oft in deinen Arm nimmst. Schenk nur ihr deine Zeit. Lass es endlich sein zu spielen mit so ehrlichen Gefühlen. Einmal musst du's verstehen. Oder glaubst du, sie will dir immer verzeihen? Irgendwann ist auch bei ihr der Punkt erreicht. Lügst du immer noch oder hast du daraus gelernt? Von der Wahrheit warst du meilenweit entfernt. Sowas hat sie nicht verdient, weil sie dich ganz anders sieht. Lügt sie nicht, weil sie dich noch liebt. Himmel ist ein Platz noch frei, reservier für euch zwei. Wenn du nicht suchst, geht dieses Glück vorbei. Lügst du immer noch oder hast du daraus gelernt? Von der Wahrheit warst du meilenweit entfernt. Sowas hat sie nicht verdient, weil sie dich ganz anders sieht. Lügt sie nicht, weil sie dich noch liebt. Lügt sie nicht, weil sie dich noch liebt.